Sie antwortet nicht. »Kommen Sie, das ist eine ganz einfache Frage. Hätten Sie mich vor meinen Nachbarn derart in Verlegenheit gebracht?« Diesmal antwortet sie sofort und mit leiser, wütender Stimme. »Sie haben Yvonne Wicker nicht nur in Verlegenheit gebracht, Sie haben sie vergewaltigt und sie umgebracht.« »Ah, was zum Teufel ist bloß aus der Idee geworden, dass man unschuldig ist, bis die Schuld bewiesen ist, Inspektor Davis? Ich habe Wicker lediglich gefunden. Aber das haben wir bereits oft genug durchgekaut, und es hat nichts mit dem zu tun, was ich frage. Hätten Sie sich so verhalten wie Gelbert, zumal er absolut keine neuen Fragen an mich hatte?« Im Hintergrund hört Danny ganz leise die Stimmen der Partygäste. Nach einer ziemlich langen Pause sagt Davis, »Jeder Ermittler hat seine eigenen Techniken.« »Und das soll Ihre Antwort sein?« Sie lacht gereizt auf. »Ich bin doch nicht im Zeugenstand und lass mich von Ihnen ins Kreuzverhör nehmen. Da Sie nichts Substanzielles zu sagen haben, werde ich den Anruf jetzt, sagt Ihnen der Name Peter Anderson was, Anderson mit 2 S.« »Wieso sollte mir der was sagen?« »Na, er schreibt für eine Gratiszeitung namens Plain's Truth. Die hat den Namen von Yvonne Wicker abgedruckt. Ist das eine übliche Vorgehensweise? Die Namen von Mordopfern auszuposaunen, bevor die Angehörigen benachrichtigt wurden?« »Klar wurden die benachrichtigt.« Endlich hört Ella Davis sich verlegen an. »Letzte Woche.« »Aber die von der Telescope hatten den Namen nicht. Und falls doch, haben die ihn nicht abgedruckt. Plain's Truth schon.« »Und was ist mit meinem Namen? Den haben Sie auch abgedruckt. Gehört es zur Arbeitsweise vom KBI, die Namen von Leuten zu verbreiten, denen man offiziell keinerlei Verbrechen vorwirft?« Wieder schweigen. Danny hört einen leisen Knall. Das könnte ein Geburtstagsballon gewesen sein. »Wollen Sie tatsächlich behaupten, dass man Ihren Namen abgedruckt hat?« »Besorgen Sie sich die Zeitung doch und sehen Sie selbst. Wir wissen ja beide, wer das durchgestochen hat, oder? Und wir wissen, warum. Er hat nichts Konkretes gegen mich in der Hand, nur eine Geschichte, die er nicht glauben will, nicht glauben kann, weil er nicht genug Vorstellungskraft besitzt. Das gilt zwar auch für Sie, aber wenigstens haben Sie meinen Namen nicht dem einzigen Schmierblatt gesteckt, das ihn abdrucken würde. Deshalb habe ich Sie angerufen.« »Danny, es...« Sie unterbricht sich, bevor sie eventuell »Tut mir leid« sagen kann. Zwar weiß Danny nicht genau, ob das der Fall ist, aber es liegt nahe. Sie nimmt einen neuen Anlauf. »Es gibt eine ganze Reihe Leute, von der diese Zeitung ihren Namen erfahren haben kann. Höchstwahrscheinlich war es jemand von ihren Nachbarn im Trailerpark. Jedenfalls ist die Vorstellung, dass Frank Gelbert ihnen nachstellt, völlig absurd.« »Ach ja? Ja. Dann will ich Ihnen mal sagen, was ich über die Plain's Truth weiß«, sagt Danny. »Ich habe das Blatt auf dem Heimweg von der Arbeit mitgenommen. Übrigens war heute mein vorletzter Tag. Man hat mich rausgeschmissen, wofür ich mich auch bei Ihnen beiden bedanken muss.« Sie erwidert nichts. »Also, in der Zeitung sind hauptsächlich Anzeigen neben ein paar verstreuten Lokalnachrichten und Kriminalberichten. Die lieben Sie. Alles von Kuhschubsen bis zu Brandstiftung. Damit bekommen Sie die Leute dazu, das verdammte Ding mitzunehmen.« »Danny, ich glaube wirklich, dass unser Gespräch jetzt lange genug gedauert hat.« Er spricht unbeirrt weiter. »Die Plain's Truth schickt keine Reporter durch die Gegend, da wird nicht recherchiert. Anderson und ein paar andere sitzen auf dem Arsch und warten, bis die Nachrichten zu ihnen kommen. In diesem Fall der Name von Wicker und meiner. Jemand hat zum Telefon gegriffen und ihnen die zugespielt.« »Falls Sie mich bitten wollen, rauszukriegen, wer das war, können Sie das vergessen. Journalisten schützen Ihre Quellen.« Danny lacht. »Die Typen bei diesem Schmierblatt als Journalisten zu bezeichnen, ist so, als würde man einen Sonderschüler mit Einstein vergleichen. Ich glaube durchaus, dass Peter Anderson Ihnen den Informanten nennen wird, wenn er einen Namen hat. Setzen Sie ihn einfach ein bisschen unter Druck, so wie Sie es bei mir tun.«